Azam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Im Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen und Allahs Segen und Preisen und Heil zum Propheten Muhammad und auf all seinen Freunden bis an dem Tag der Auferstehung. Heute kommen wir zum Kapitel Babun fi bayani ahkam al-qada'i lis-siyam. Das Kapitel oder das Unterkapitel über die Regelungen über das Nachholen des Fastens. Wenn man im Monat von Ramadan einen Tag nicht gefastet hat, aufgrund eines gesetzlichen Grundes, also aufgrund eines erlaubten Grundes, dann oder aufgrund eines verbotenen Grundes, wie jemand, der zum Beispiel seinen Fasten gebrochen hat durch Geschlechtsverkehr oder anderem, diese Personen müssen ihr Fasten nachholen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Dann eine andere Anzahl von gleichen Tagen. Klammer auf, sollen sie fasten, Klammer zu. Surat al-Baqarah, Vers 184. Und es ist mustahab, dass man möglichst schnell anfängt mit dem Nachholen der verpassten Tage von Ramadan, damit man seine Schulden bei Allah subhanahu wa ta'ala beglichen hat. Und wenn man will, darf man die verpassten Tage nacheinander nachholen. Wenn man möchte, kann man auch Zeit dazwischen lassen. Also man ist nicht verpflichtet, wenn man 5 Tage vom Ramadan nicht gefastet hat, diese 5 Tage nach Ramadan auch hintereinander nachzuholen. Und manche sagen, dass man diese Tage ist, manche sagen, es ist besser, wenn man diese Tage hintereinander fastet, weil man ja auch im Ramadan fast die Tage hintereinander fastet. Aber das muss nicht sein, denn es kann ja sein, dass ich den ersten Tag von Ramadan nicht gefastet habe und den letzten auch nicht gefastet habe. Dann habe ich ja diese Tage die auch nicht hintereinander gewesen. Also wie gesagt, man hat die Wahl, aber es ist am besten, dass man sobald wie möglich sich von der Pflicht vom Ramadan befreit. Und man ist verpflichtet, die Absicht zu fassen, dass man das auch tut. Also man muss es vorhaben. Und wenn allerdings vom Sha'ban nicht mehr viele Tage übrig geblieben sind, weil Sha'ban ist ja der Monat von Ramadan und es kann sein, dass man seine Tage hinausgezögert hat bis zum nächsten Sha'ban, dann, und wenn nur noch wenige Tage vom Sha'ban übrig geblieben sind, so wenig Tage, wie man an Tage nachholen muss, dann ist es Pflicht, dass man seine Tage hintereinander nachholt. Man hat eben nicht mehr die Wahl. Denn man darf es nicht hinauszögern bis nach dem nächsten Ramadan. Und zwar aufgrund der Aussage von Aisha radiallahu anha wa arandaha bei Hadith bei Bukhari bei Muslim sagte, kana yakunu alayya sawm min Ramadan fama astati'u an aqtiyahu illa fi Sha'ban lima kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Das heißt, sie sagte, manchmal war es so, dass ich noch einige Tage vom Ramadan fasten musste und dann konnte ich es nicht nachholen, erst in Sha'ban konnte ich es nachholen wegen dem Gesandten Allah sallallahu alayhi wa sallam. Und das weist darauf hin, dass die Angelegenheit weit ist und dass ein Mann eher Anrecht hat auf seine Frau, als dass sie diese Tage sofort nachholen muss. Und sie kann es eben auch später nachholen. Und sie ist nicht verpflichtet, es sofort nachzuholen. Allerdings, wie der Hadith offensichtlich darauf hinweist, hat sie es dann noch in Sha'ban gemacht, weil danach würde der neue Monat Ramadan eintreten. Und wenn man die Tage, die man nachholen muss, hinauszögert, bis der neue Ramadan-Monat kommt, dann kommt es darauf an, ob man es absichtlich gemacht hat oder nicht absichtlich gemacht hat. Das heißt, ob man dafür was konnte oder nichts dafür konnte. Wenn man nichts dafür konnte, dann lasst es auf einen keine Sünde. Wenn man allerdings etwas dafür konnte, dann lasst es auf einen eine Sünde. Bei der Mehrheit der Ulama, oder bei einigen Ulama muss man dann auch eine Kafara bezahlen oder eine Kafara-Sühneleistung leisten, wenn man die Tage vom Ramadan erst nach dem kommenden Ramadan hinausgezögert hat. Und sie haben gesagt, man muss dann für jeden Tag, den man hinausgezögert hat, einen armen Menschen speisen, ein Viertel Sa' oder einen halben Sa'. Und das sollte man machen, dann ist man auf dem sicheren Weg. Und das ist auch die Ansicht von manchen Sahaba gewesen, wie Ibn Abbas radiallahu anhuma. Und wie gesagt, das ist, dann ist man auf dem sicheren Weg, wenn man auf jeden Fall die Kafara leistet. Und andere Ulama haben gesagt, das ist nicht überliefert den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wenn man gestorben ist, noch bevor man die Tage vom Ramadan nachholen konnte, dann lastet auf einen praktisch Schulden. Wenn auf einem Schulden lasten, dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alayhi siyam, sama anhu waliyuh. Der Hadith ist sahih und bei Abu Dawud. Das heißt, wer gestorben ist und auf ihn noch Schulden von Fasten lastet, dann fasten seine Erben für ihn. Der Wali hier gemeint ist seine Erben. Und deswegen muss jemand dann von seinen Nahestehenden für ihn das Fasten übernehmen. Und dieser Hadith gibt es Meinungsverschiedenheit über die Angelegenheit vom Ramadan. Warum? Weil der Hadith eigentlich überliefert worden ist in Bezug auf ein Nadr. Und aber trotzdem, der Hadith weist darauf hin, die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى, Allahs, die Schulden, die man Allah gegenüber hat, haben ein eheres Anrecht oder das erste Anrecht darauf, dass sie beglichen werden. Diese Aussage weist darauf hin, dass es darum geht, dass es Schulden bei Allah sind und nicht darum geht, dass es eben Fasten von Nadr ist. Ja? Und das ist ein entscheidender Grund. Wenn man sagt, es geht um Nadr, dann lässt man es nur für Nadr, diese Regelung. Aber wenn man sagt, wie es offensichtlich heißt, es geht um Schulden, die man bei Allah hat, und die hat man als, die sollte man am ehesten begleichen, oder haben das erste Anrecht darauf, dass man sie begleicht. Deswegen hat das nichts mit Nadr allein zu tun. Und nur weil die Situation, weil es in der Situation um Nadr geht, heißt es nicht, dass die Regelung nicht auch für andere Fasten geht, gilt, weil außerdem ist ein Nadr ja auch Pflicht. Wenn man sich das auferlegt hat, dann muss man es ausführen. Und das Fasten von Ramadan ist auch eine Pflicht. Warum sollte man dann einen Unterschied machen zwischen einer Pflicht und einer anderen Pflicht? Und genauso sagen manche Ulama, handelt es sich um Al-I'tikaf, aber besser nicht, weil es darüber keine Überlieferung gibt. Dass man, wenn jemand Nadr gemacht hat, dass er I'tikaf machen will und dann hat das nicht getan, dass dann jemand von seinen Erben das für ihn nachmacht. Nee, das ist nicht überliefert worden, deswegen machen wir es lieber nicht. Aber für Hajj gilt das Gleiche. Und wenn jemand allerdings kein Hajj machen musste und gestorben ist, dann müssen die Erben erst recht kein Hajj für ihn machen. Und wenn jemand zum Beispiel sich ein Gelübde geleistet hat, ein Nadr gemacht hat und gesagt hat, ich faste für Allah 100 Tage, dann dürfen die Erben das unter sich teilen. Dann dürfen 10 Leute sagen, jeder von uns fastet 10 Tage für diesen Verstorbenen. Also noch einmal zusammengefasst, wenn man Ramadan nicht gefastet hat und der kommende Ramadan tritt ein und man hat einen Grund dafür gehabt, man konnte es nicht nachholen, aufgrund einer Krankheit zum Beispiel, dann muss man einfach nur seine Tage nachholen, ohne Kafara, ohne Sühneleistung. Allerdings, wenn man etwas dafür konnte und seine Tage nicht gefastet hat vor dem kommenden Ramadan, dann muss man die Tage nachholen, wie beim ersten Fall, und zusätzlich bei einigen Ulama muss man eine Sühneleistung leisten. Das ist, wie gesagt, der sichere Weg. Und wenn jemand jetzt gibt es eine Angelegenheit, und zwar, worüber sich die Ulama uneinig sind. Manche sagen, folgende Angelegenheit: Wenn man Ramadan gefastet hat und danach 6 Tage von Shawwal fastet, dann ist es ja so, als hätte man das ganze Jahr lang gefastet. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt: Man sama Ramadan, fa atba'ahu sitta min Shawwal, fa ka'annama sama ad-dahra kullah. Auch kama qala alaihi sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, wer Ramadan gefastet hat und danach 6 Tage von Shawwal, dann ist es so, als hätte er das ganze Jahr lang gefastet. Oder die ganze Zeit gefastet. Und man sagt, warum? Weil das sind dann 36 Tage. und mal 10, weil eine Tat 10-fach vergolten wird, dann ist es so, als hätte man 360 Tage gefastet. Und jetzt die Frage ist, soll man die Tage von Shawwal zuerst fasten oder soll man erst einmal die Tage vom Ramadan nachholen? Erstmal, erlaubt ist beides. Erlaubt ist beides. Ich darf zuerst einmal die Tage von Shawwal fasten und danach meine verpassten Tage von Ramadan nachholen. Und ich darf genauso erst einmal die Tage von Ramadan nachholen und danach die Tage von Shawwal fasten. Die 6 Tage von Shawwal fasten. Weil im Hadith geht es nicht darum, also es ist nicht, wenn man die Sunna erlangen möchte, muss man nicht die 6 Tage genau nach Ramadan gefastet haben. Gemeint ist nach dem ersten Eid-Tag. Denn der erste Tag von Shawwal ist haram zu fasten, für jeden Menschen. Und dieser Tag, der erste Tag von Shawwal, wäre es verboten zu fasten. Und man muss nicht unbedingt den zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten und siebten von Shawwal fasten, die 6 Tage zu erreichen. Und man kann irgendwelche 6 Tage von Shawwal fasten. Nur die Frage ist nur, muss man vorher Ramadan gefasst haben? Und die Antwort ist nein. Und manche Ulama, sagen, man soll auf jeden Fall erstmal Ramadan fasten, weil es eine Pflicht ist. Und die Pflicht geht immer vor das Sunna. Und es ist nicht vernünftig normalerweise, dass man eine Sunna vorzieht vor der Pflicht. Ja? Wie dem auch, und der Hadith bedeutet auch, wer Ramadan gefastet hat und danach 6 Tage von Shawwal gefastet hat, dann ist so, als hätte er. Und das weist darauf hin, dass er erstmal Ramadan gefastet hat. Seine 30 Tage oder 29 Tage gefastet hat. Und heißt es, ja, na. Aber auf jeden Fall, man darf problemlos zuerst seine 6 Tage von Shawwal fasten. Und der Beweis dafür ist, dass Aisha, radiallahu anha wa ardaha, erst im Sha'ban ihre Fastentage vom Ramadan nachgeholt hat, also erst einen Monat bevor dem neuen Ramadan. Und wir wissen, dass überliefert ist, wie in Al-Muwatta, in der Hadith von Imam Malik, rahimahullah, dass sie den Tag von Arafat auch gefastet hat. Und sie hat dann offensichtlich den Tag von, sie hat einen Sunnah-Tag dem Fard vorgezogen. Ja. Und deswegen ist es problemlos erlaubt und das ist gar kein Problem, alhamdulillah. Und es weist darauf hin, dass es nicht darum geht, in dem Hadith auf jeden Fall Ramadan zuerst gefasst haben, danach Shawwal, sondern es geht überhaupt darum, dass man Ramadan gefasst hat und 6 Tage von Shawwal, wallahu a'lam. Und die Angelegenheit ist inshallah einfach. Na. Und man darf auch für einen Toten nachfasten, wenn er absichtlich nicht gefastet hat. Wenn er absichtlich nicht gefastet hat. Aufgrund der offensichtlichen Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alayhi siyam, sama anhu wali. Wer gestorben ist und noch Schulden hat von Fasten, dann fastet sein Erbe seiner Stadt, anstatt seiner. Und der Hadith macht keinen Unterschied zwischen jemandem, der absichtlich nicht gefastet hat oder einen Grund dafür gehabt hat, dass er nicht gefastet hat. Und wenn jemand vergessen hat, wie viele Tage er nicht gefastet hat, dann schätzt er. Dann schätzt er und er handelt immer danach, wovon er überzeugt ist. Das heißt, wenn er sagt, ich glaube eher, es waren 10 Tage. Er ist eher davon überzeugt, dass es 10 Tage als 9 Tage waren, dann waren es 10 Tage. Oder wenn er sagt, ich glaube, es waren eher 5 Tage als 7 Tage, dann waren es 5 Tage. Aber wenn er im Zweifel ist, es nicht weiß, dann soll er schätzen. Und man sagt zu ihm, oder wenn er überhaupt nicht weiß, sagt man zu ihm, waren es mehr oder weniger als 10 Tage, die du nicht gefasst hast. Wenn er sagt, nein, es waren eindeutig weniger als 10, sagt man 5, sagt er nicht, ich glaube, es waren mehr, dann ungefähr schätzt man ab. Und dann, Allah subhanahu wa ta'ala legt keine Seele mehr auf, als sie zu leisten vermag. Und allerdings das freiwillige Fasten braucht man nicht nachholen, wenn man es gebrochen hat. Ein freiwilliges Fasten, auch wenn es Meinungsverschiedenheit darunter gibt, aber ein freiwilliges Fasten, was man angefangen hat, darf man, es ist mubah, jederzeit brechen. Ja? Und da ist nichts dabei, ist auch nicht makruh. Denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. Und der Hadith ist sahih bei Al-Jami' von As-Suyuti. Das heißt, derjenige, der ein freiwilliges Fasten durchführt, kann über sich selbst entscheiden. Wenn er möchte, fastet er weiter und wenn er möchte, bricht er sein Fasten. Und die Sache ist erledigt. Und dann kommen wir zum nächsten Kapitel. Geht es Babun fima yelsam man aftara li kibarin au marad. Die Regelungen darüber, was jemand machen muss, der sein Fasten gebrochen hat oder eben nicht gefastet hat, aufgrund seines hohen Alters oder aufgrund von Krankheit. Allah subhanahu wa ta'ala hat dieses Fasten vom Ramadan zur Pflicht gemacht für die Muslime. Und sie müssen es sofort fasten, sobald Ramadan eingetreten ist, außer für diejenigen, die Entschuldigungen haben. Und diejenigen, die Entschuldigungen haben, müssen es nachholen, wenn sie es zu anderen Tagen nachholen können. Aber es gibt eine dritte Kategorie von Menschen, die nicht fasten können, weder zur Zeit von Ramadan, noch später, noch nach Ramadan. Wie zum Beispiel jemand, der ein sehr hohes Alter erreicht hat und dem das Fasten sehr schwer fällt. Oder jemandem, der eine Krankheit hat, durch die er nicht fasten kann, und es ist eine Krankheit, von der man ausgeht, dass sie nicht geheilt wird. Diese Leute, Allah subhanahu wa ta'ala aus seiner Barmherzigkeit heraus, hat es ihnen einfacher gemacht und es ihnen leicht gemacht. Und deswegen, Alhamdulillah, gibt es keinen Mensch auf der Welt, der irgendwie sagen kann, ich kann den Islam nicht annehmen, weil ich bin zu alt oder so etwas. Weil für jede Person, Alhamdulillah, hat Allah subhanahu wa ta'ala Regelungen gemacht. Und Allah subhanahu wa ta'ala legt niemandem mehr auf, als er tun kann. Und diese Leute, die überhaupt nicht fasten können, aufgrund der Gründe, die ich genannt habe, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen etwas anderes zur Pflicht gemacht. Und zwar, dass sie einen armen Menschen speisen sollen und ihm, wie heißt es, pro Tag müssen sie einem armen Menschen ein Viertel oder einen halben Sa' geben. Und das ist aufgrund der Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah legt keine Seele mehr auf, als sie zu leisten vermag. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte ebenfalls in Surat al-Baqarah, Vers 183, und denjenigen, denen es schwer fällt zu fasten, mit Mühe also, heißt es, ist als Ersatz die Speisung eines Armen auferlegt. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ. Und Ibn Abbas radiallahu anhuma sagte, dass dieser Vers nicht abrogiert ist. Hier للكبير الذي لا يستطيع الصوم. Er sagte, es ist für jemanden, der sehr alt ist und der nicht fasten kann. Der Hadith bei Bukhari. Und ebenso derjenige, der krank ist, bei dem man ausgehen kann davon, dass seine Krankheit nicht heilbar ist. Der ist genauso wie jemand, der sehr alt ist. Und beide müssen für jeden Tag einen armen Menschen speisen. Und wenn sie zum Beispiel 30 Tage nicht, offensichtlich nicht gefastet haben oder 29 Tage nicht gefastet haben, je nachdem, ob der Monat vollkommen war oder unvollständig war, dann darf man es 29 oder 30 verschiedenen Menschen geben nach Ramadan, oder man kann es auch einer Person geben, verteilt auf 30 Tage lang. Jeden Tag gibt man ihm eine Speise. Geht auch. Allerdings darf man erst die Sühneleistung geben, wenn man einen Tag nicht fasten konnte. Man kann nicht im Voraus geben. Denn nur Allah subhanahu wa ta'ala weiß, ob man diesen Tag wirklich nicht fasten kann. Ja. Und ob es nicht vielleicht doch einen Grund gab, ob man nicht doch vielleicht nachher fasten konnte. Ja. Deswegen, also erst wenn man weiß, dass man diesen Tag nicht fasten konnte, danach muss man diese Sühneleistung leisten. Wer allerdings nicht gefastet hat, zum Beispiel aufgrund einer Reise, oder aufgrund einer Krankheit, die vorübergehend ist, oder jemand, der eine Frau, die schwanger ist, oder eine Frau, die ein Kind stillt, dann müssen diese alle Personen ihr Fasten nachholen. Alle diese Personen müssen ihr Fasten nachholen. Zu einer anderen Zeit, also nach Ramadan, wo genau die gleiche Anzahl von Tagen, die sie nicht gefastet haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Er sagte subhanahu wa ta'ala, wer also von euch wer jedoch krank ist oder sich auf einer Reise befindet, der soll eine gleiche Anzahl von anderen Tagen fasten. Und dass der Kranke der, dem das Fasten schwerfällt oder anstrengend ist, sein Fasten bricht, ist eine Sunna. Und auch der Reisende, der auf einer Reise ist, auf einer Reise, die erlaubt ist, dass er sein Fasten bricht, ist eine Sunna. Und wir haben aber trotzdem gesagt, es kommt darauf an, was für eine Krankheit es ist, und es kommt darauf an, ob die Reise ihm schwerfällt oder nicht. Das haben wir alles, alhamdulillah, schon erwähnt. Und all dies aufgrund der Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, weil er gesagt hat, يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Er sagte subhanahu wa ta'ala, Allah will für euch Erleichterung, er will für euch nicht Erschwernis. Und wenn jemand auf einer Reise ist oder krank ist und es fällt ihm schwer, egal ob der Reisende oder der Kranke, es fällt ihm schwer und fastet trotzdem, dann ist sein Fasten gültig. Allerdings, Allah subhanahu wa ta'ala liebt es, dass man, wie heißt es, das, was er einem erlaubt hat, auch ausnutzt. Ja, wenn Allah subhanahu wa ta'ala einem erlaubt hat, nicht zu fasten, oder erlaubt hat, nicht zu fasten, dann soll man auch die Sache ausnutzen. Und es ist überliefert, dass der Prophet dann gesagt hat, Laysa min al-birr al-siyamu fi al-safar. Das heißt, es gehört nicht zur Güte, dass man als Reisender fastet. Ja, also gemeint ist, es ist nicht eine besonders gute Tat, dass man auch, wenn man auf Reise ist, auch noch zusätzlich fastet, um irgendwie zu zeigen, dass man stark ist oder so. Und oder dieser Hadith beinhaltet tatsächlich eine Karahia, eine Verpöntheit. Ja. Dieser Hadith wird aber so verstanden, dass es um die Person geht, der es eben schwerfällt oder für die es anstrengend ist. Auf der anderen Seite ist überliefert worden über einen Sahabi, er sagte, Safarna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi Ramadan. Das heißt, wir sind mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam auf Reise gewesen in Ramadan. Fasama ba'duna wa aftara ba'duna. Einige von uns haben gefastet und andere von uns haben nicht gefastet. Falam yu'ib as-sa'imu 'ala al-muftir wa la al-muftiru 'ala as-sa'im. Weder der Fastende hat es demjenigen übergenommen, der nicht gefastet hat, noch hat derjenige, der nicht gefastet hat, es demjenigen übergenommen, der gefastet hat. Und der Hadith ist bei Muslim und bei Abu Dawud. Und insofern ist es, die Menschen sind unterschiedlich. Manchen von ihnen fällt es schwer und manche von ihnen ist es einfach. Na, diejenige Frau, die ein Kind stillt, oder diejenige Frau, die schwanger ist, und da kommt es drauf an, wenn sie ihr Fasten brechen, weil sie Angst um ihr Kind haben, die Schwangere, weil sie Angst um ihr Kind hat, oder die Stillende genauso, weil sie Angst hat, dass wenn sie ihr Kind stillt, oder dass wenn sie eben nicht, dass wenn sie fastet, dass vielleicht ihre Milch weniger ist, als wenn sie essen würde, wenn sie nicht fasten würde. Diese Personen dürfen ihr Fasten brechen und müssen dann neben der Sühneleistung auch noch, Entschuldigung, neben dem Nachholen des Fastens auch noch eine Sühneleistung leisten, weil sie ihr Fasten nicht gebrochen haben wegen sich selbst, sondern wegen ihres Kindes. Und wenn sie allerdings ihr Fasten gebrochen haben, weil sie Angst um sich selbst hatten, denn die schwangere Frau, besonders die schwangere Frau, kann es ja sein, dass ihr schwerfällt zu fasten, während sie in der Schwangerschaft ist, dann braucht sie nur ihre nicht gefasteten Tage nachholen und sie braucht keine Sühneleistung machen. Und Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala sagte, dass das die Fatwa von Ibn Abbas und anderen von den Sahaba gewesen ist. Na. Und es kann auch manchmal sein, dass es Pflicht ist, sein Fasten zu brechen. Wie wenn es zum Beispiel darum geht, jemanden zu erretten und man gestärkt sein muss. Oder wenn man sich stärken muss für einen Dschihad, der einem Pflicht gemacht worden ist. Oder wenn man jemanden zum Beispiel erretten muss, weil er am Ertrinken ist oder ähnliches. All diese Sachen, wenn sie Verstärkung brauchen, dann muss man sein Fasten brechen und dieser Person helfen. Und deswegen sagt Ibn Qayyim rahimahullah, es gibt vier Gründe, wofür man sein Fasten brechen darf. Erstens, die Reise. Und gemeint ist die Reise, die erlaubt ist. Zweitens, die Krankheit. Also ich will einmal eine Sache sagen. Ja. Manche Leute denken vielleicht, die Reise, die erlaubt ist und so weiter und so fort. Es gibt genug Leute, die heutzutage die reisen und es verboten ist. Es gibt genug Leute, die reisen und es verboten ist. Dazu gehört das Reisen der Frau ohne Mahram. Da gibt es genug. dazu gehört, das Verreisen zu, also braucht man gar nicht drüber reden, aber Urlaubsgebiete, wo man verbotene Dinge tut. Ja, das gibt es viel, das ist nicht eine Sache, die selten ist. Das Verreisen, um verschwenderisch zu sein oder ähnliches. Ja, das gibt es sehr viel, das ist nicht eine Seltenheit. Na. Deswegen, jemand, der sowas macht, der darf weder seine Gebete kürzen, noch darf er sie zusammenfassen, noch darf er sein Fasten brechen. Also, das heißt, es gibt vier Gründe, warum man sein Fasten brechen darf im Ramadan. Erstens, Reise. Zweitens, eine Krankheit, die das Fasten beeinträchtigt. Oder die einem eben schwerfällt. Drittens, die Menstruation der Frau. Und viertens, wenn man Angst darum hat, dass jemand stirbt. Man selbst oder jemand anderes, wie man selbst offensichtlich und jemand anderes, wie zum Beispiel die Frau, die schwanger ist, Angst um ihr eigenes Kind. Und man muss, liebe Geschwister, seine Absicht fassen in der Nacht vor dem Fasten. Im Ramadan muss man das machen. Und auch wenn man irgendein Pflichtfasten macht, dann muss man es die Absicht fassen vor dem Fajr. Wie zum Beispiel beim Fasten für eine Sinneleistung oder Fasten für Nadr. Und na'am. Denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt: Innama al-a'malu bin-niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Er sagt, die Taten werden mit Absichten begangen. Und jeder Mensch erhält das, was er beabsichtigt hat. Und Aisha radiallahu anha hat überliefert und diese Aussage dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam zugeschrieben: Man lam yubayyit al-siyama qabla tulu' al-fajr, fala siyama lah. Der Hadith ist bei al-Jami' al-Nasai und al-Tirmidhi und al-Hadith al-Sahih. Das heißt, wer nicht schon bei Nacht vor dem Fajr-Gebet seine Absicht gefasst hat, der hat nicht gefastet. Na, und deswegen muss man die Absicht fassen, bevor die Morgendämmerung eintritt. Das ist nur erlaubt, dass man die Absicht erst fasst nach dem Eintritt der Fajr-Zeit bei freiwilligem Fasten. Nur bei freiwilligem Fasten. Denn es überlieferte bei Aisha radiallahu anha, sie sagte: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم. Des eines Tages kam der Prophet صلى الله عليه وسلم zu mir. فقال هل عندكم من شيء. Er sagte dann: Habt ihr etwas Gemeintes zu essen? فقلنا لا. Und dann sagten wir nein. Sie und jemand anderes, der anscheinend da war. قال فإني إذا صائم. Dann sagte er: Dann faste ich eben. Dann faste ich eben. Also er wollte was essen. Also hat er nicht gefasst. Und er hat gesagt: Dann faste ich eben. Und das gilt nur beim freiwilligen Fasten. Na'am. Und wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katira. Dann bleiben uns jetzt noch zwei Kapitel übrig. Zwei andere Kapitel, eines As-Siyam oder der Babu Sawmi Tatawwa', das freiwillige Fasten, und danach noch Babu Al-I'tikaf. Al-I'tikaf wird offensichtlich am Ende des Kapitels über das Fasten erwähnt, weil natürlich es einen Zusammenhang gibt zwischen Al-I'tikaf und dem Fasten, da Al-I'tikaf ja der Prophet in den letzten 10 Tagen von Ramadan gemacht hat, und manche Ulama als Voraussetzung für die Gültigkeit des I'tikaf sehen, dass man auch fastet. Ja, wird das am Ende des Kapitels über das Fasten erwähnt, was wir inshallah dann darüber sprechen werden. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.